Ich lache auf, der Himmel ist verhangt. Ein perfekter Tag, denk ich mir beim Gang in den Keller. Freu mich auf den Penner, den ich vorbereitet hab. Vor circa 7 Stunden traf ich ihn im Park, genau ins Rückenmark. Mit Hilfe einer Gabel, ich packte seine Arme und zerrte ihn zum Wagen. Die ersten 10 Minuten vernahm ich noch sein Klagen, doch man hörte sein Herz aufzuschlagen. Für den Obdachlosen ist der Penner schwer zu tragen, doch egal, ab an den Haken, ausbluten lassen und erst mal eine Tasse Schlaf verpassen. Die letzten Stufen zu meinem geheimen Raum, hier mussten viele bluten, Männer wie auch Frauen, denn auf Menschenfleisch zu kauen erzeugt bei mir ein Baum. Ich mach das Licht an, es flackert gedämpft. Seh mir sein Gesicht an, wie er dort so hängt. Doch wackel nicht lang und zäh das erste Gelenk. Die Zeit verrennt, ich muss zur Arbeit. Bin immer pünktlich und hilfsbereit. Checke ein, checke aus, Grüße geben, freundlich im Treppenhaus. Häng den Netten raus, doch betrete ich meinen versteckten Raum. Hört das sofort auf, denn dann werde ich zur Bestie. Nehme die Reste von letzter Woche aus dem Kühlfach. Geh nach oben, ess ein Stück Schulter und spiele Schach.